Sie hören Sei ein braver Biedermann von Wilhelm Busch aus Wikisource der Freien Quellensammlung, gelesen von Jonathan Groß. Sei ein braver Biedermann, fange tüchtig an zu loben, und du wirst von uns sodann gerne mit emporgehoben. Wie, du ziehst dein schiefes Maul, willst nicht, dass dich andere adeln? Na, denn sei mir nur nicht faul und verlege dich aufs Tadeln. Geld, das ist ein Hochgenuss. Schwebst du so mit Wohlgefallen als ein seliger Kritikus hoch erhaben über allen.